Sura 81 Ad Takwir, das Einrollen, offenbart zu Mekka 29 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn die Sonne eingerollt ist und wenn die Sterne trübe sind und wenn die Berge fortbewegt werden und wenn die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden und wenn wildes Getier versammelt wird und wenn die Meere zu einem Flammenmeer werden und wenn die Seelen mit ihren Leibern gepaart wären und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, für welch ein Verbrechen wurdest du getötet? Und wenn Schriften weithin aufgerollt werden, und wenn der Himmel weggezogen wird, und wenn die Jahim angefacht wird, und wenn das Paradies nahe gerückt wird, dann wird jede Seele wissen, was sie mitgebracht hat. Doch nein, ich schwöre bei den rückläufigen Sternen, den Voraneilenden und den sich Verbergenden und bei der Nacht, wenn sie vergeht, und ich schwöre beim Morgen, wenn er zu atmen beginnt, dass dies in Wahrheit ein Wort eines edlen Boten Gabriel ist, der mit Macht begabt ist bei dem Herrn des Throns und in Ansehen steht, dem gehorcht wird und der getreu ist, und euer Gefährte ist nicht ein Besessener. Wahrlich, er sah ihn am klaren Horizont, und er ist weder geizig hinsichtlich des Verborgenen, noch ist dies das Wort Satans, des Verfluchten. Wohin also wollt ihr gehen? Dies ist ja nur eine Ermahnung für alle Welten, für denjenigen unter euch, der aufrichtig sein will. Und ihr werdet nicht wollen, es sei denn, dass Allah will, der Herr der Welten.